außerirdische Lebensform. ALN. ALN. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! ALN. Fertig? Bist du bereit? Alles fertig? Bist du bereit?